Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Euch alle auf. Erst schnapp ich mir das eine Beinchen und dann das andere. Oh, ich kann euch in die Badehose reingucken. Da sehe ich aber ein paar leckere Sachen zum Anknabbern. Da da da da da da. Thank you.